Also mein Name ist Paul Kuhn und wir reden von Klassikern. Mein Klassiker innerhalb des Jazz ist Take 5, Dave Brubeck. Es gibt Stücke, die werden gespielt und sagt, oh, das ist eine schöne Nummer. Das wird sich bestimmt halten. Und nach einer Woche spielt es kein Mensch mehr. Und andere Stücke, die man nicht beachtet, die werden aber immer wieder sind die da. Ich weiß nicht, was so schön ist an der Nummer Whispering zum Beispiel. Da da da di da da di da da da da da di da da. Lass mich dein Badewasser schlürfen. War ja die deutsche Text immer dieser Spaßtext. Take 5. Wann wurde es geschrieben? Das liegt ja schon lange zurück. Das war, weil es eben außerhalb endlich mal vom Viervierteltakt weggeht und zum Fünfvierteltakt gegangen ist, was man komischerweise vorher eigentlich nicht so konsequent durchgeführt hat. Das Stück lebt ja davon, dass es fünf Viertel hat und nicht nur vier. Es fiel mir sehr leicht, das zu spielen. Und das ist schön, weil es geht weg von jedem Schema. Weil es war anders gebaut. Es war eben Dave Brubeck T5 und der Saxophonist hat mir besonders gefallen. Aber das ist dann ganz nebenbei. Heute ist das ein alter Hut und das ist klar. Es gibt Stücke, wenn die gefragt werden, das ist davon, dann sage ich immer, das gibt's nicht mehr. Na, ich meine damit, dass wir es nicht mehr gerne spielen. Wir haben es bis zum geht nicht mehr gespielt. Die machen sich keine Gedanken darüber, dass das gar nicht der Fall ist. Das gibt's ja immer. Das ist ja kein Stück Zucker oder ein Stück Fleisch oder was ausgeht. Es geht ja weiter. Wird auch in 10 Jahren noch gespielt. Wir sagen das nur aus Spaß, dass wir nicht mehr spielen müssen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beantworten. Es gibt Dinge, die keine Erklärungen haben. Was ist das, die Faszination Musik überhaupt? Abstrakte Geschichten. Die Abstraktion, ich glaube, Sie hören einen Ton. Boah, so, na gut. Und einen zweiten dazu, wenn er richtig gespielt ist, kann so traurig sein, dass sie sich am liebsten das Leben nehmen könnten. Oder der zweite Ton oder ist so ein Ding, dass sie sich totlachen. Und das ist nur mit zwei Tönen hergestellt. Also, und das ist doch ganz abstrakt, das ist doch nicht greifbar. Und deswegen kann man vieles in der Musik nicht erklären.